Abdul Hamid S. war Sprachauswärter und landeskundlicher Berater der Bundeswehr. In dieser Eigenschaft, so teilte die Bundesanwaltschaft heute mit, soll er Erkenntnisse an einen iranischen Geheimdienst weitergegeben haben. Gegen den 50-Jährigen mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit gab es deshalb schon seit dem 6. Dezember einen Haftbefehl wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit. Am Nachmittag teilte der Generalbundesanwalt mit, dass der Mann im Rheinland festgenommen worden sei. Wie brisant die Informationen sind, die er weitergegeben haben soll, ist nicht bekannt. Spiegel Online schreibt, er habe zu, Zitat, sensiblen Informationen, etwa zum Einsatz der Truppe in Afghanistan, Zugang gehabt. Angeblich soll er laut dem Online-Portal mehrere Jahre lang Informationen an den iranischen Auslandsgeheimdienst gegeben haben. Auch der SWR spricht von sensiblen, teilweise auch von geheimen Vorgängen, an denen der Beschuldigte mitgearbeitet haben soll. Demnach soll er unter anderem dafür zuständig gewesen sein, für Auslandseinsätze der Bundeswehr Einschätzungen abzugeben. Laut dem Sender haben Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt und militärischer Abschirmdienst seit mehreren Monaten ermittelt. Neben Russland, China und teilweise auch der Türkei gilt der Iran als besonders aktiv bei der Spionage in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte schon früher vor Informationsbeschaffung, vor allem des Auslandsgeheimdienstes, zu deutscher Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und zum Militär. Außerdem würden oppositionelle Gruppierungen im In- und Ausland intensiv beobachtet und bekämpft. Gegenüber der deutschen Presseagentur bestätigte das Bundesverteidigungsministerium einen Spionageverdacht in Zusammenhang mit dem Iran, ohne Details zu nennen. FDP-Fraktionsvize Stefan Thomae sieht die Bundesregierung nun in der Pflicht, schnell und umfassend das Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste zu informieren.